Wir sind im Oktober des Jahres 1450. In einer abgelegenen Gasse an der grauen Peripherie von San Pier d'Arena kommt ein Kind auf die Welt, dem der Name Christopher gegeben wird. Ruhe! Im Augenblick achtet niemand besonders darauf. Doch später werden 14 Städte aus 3 verschiedenen Ländern um die Ehre seiner Geburt ringen. Denn als er heranwuchs, wurde aus ihm, wie man so sagt, ein lebhaftes Kind. Mehr als zur Schule fühlte er sich zu den Gassen des Hafens hingezogen, zu dem Leben, das er auf den Schiffen beobachtete. Die Jahre vergingen, Christopher half in der Familiengastwirtschaft mit und während er bei Tisch bediente, hörte er jeden Tag den temperamentvollen Diskussionen der vorbeikommenden Matrosen zu. Seine Fantasie entzündete sich. Er begann, eine ganz eigene Idee zu entwickeln. Daran ist nichts Sonderbares. Ideen, Meinungen, das hatten alle. Damals. Doch in einer einzigen Sache war er grundlegend anders. Er wollte die Ideen in die Tat umsetzen. Oh, ein Kandidat. Ein Kandidat. Ein Kandidat? Herein. Name, Nachname, Matrikelnummer, Name der Mutter, Namen des Vaters. Geburtstag, Tauftag, Firmungstag, Schulbildung, Neigungen, Größe, Breite, spezifisches Gewicht. Ich heiße Christopher Columbus. Alles andere weiß ich nicht. Oh. Grund, aus welchem man sich für das Patent der Freien Staatlichen Universität anmelden möchte? Also, das, was ihr da seht, das ist ein Ei. Roh, sehr frisch. Es ist der Beweis dafür, dass... Ja, das heißt, wir haben eine Gastwirtschaft in der Olivella-Gasse. Die Olivella-Gasse kennt ihr vielleicht nicht. Sie ist weit vom Zentrum entfernt. Na, jedenfalls ist es aber ein netter Ort. Ich bin mit allen befreundet. Wir machen ganz viel Unsinn und so zusammen. Naja, jeden Abend kommen die Matrosen. Ich bediene an den Tischen. Und sie sprechen darüber. Sie sprechen immer darüber. Na, mach schon, Junge. Wir haben zu tun. Kommen wir zur Sache. Die Erde ist rund, meiner Meinung nach. Ab jetzt schon Ketzerei. Gleich, Ramirez. Kontrolle. Kontrolle. Kontrolle. Vespucci, Polo, De Gama und... Columbus gibt es nicht. Nicht eingetragen. Nicht eingetragen. Nicht eingetragen? Karteikarte. Karteikarte. Columbus, Christopher. Stadtrandjunge mit Hang zur Exotik, nicht vorbestraft. Nicht vorbestraft. Nicht vorbestraft? Junger Mann, du weißt, du riskierst heiße Füße zu bekommen. Du nichts der Schöpfung maßst du dir an, die bestehende göttliche Ordnung umzustürzen. Du Staubkorn, du Winzling, du Sterblicher, du unvollkommenes und verwesbares Ding. Du Todbringende, du Pestbringende. Du wie Lucifer. Belzebub, Vade, Retro, Belzebub. Danke, verehrte Kollegen. Unsere Schuldigkeit. Keine Ursache. Du wie Lucifer verfallen den Geistern der Hölle. Belzebub, Belzebub, Vade, Retro, Belzebub. Danke, verehrte Kollegen. Unsere Schuldigkeit. Keine Ursache. Die Vesperstunde. Vesper, Vesper, Vesper. Wir wollen... In Anbetracht des zarten Alters des in Frage kommenden Jünglings und außerdem, ich würde vorschlagen, zu Ehren der heiligen Brigitte, deren alle 1000 Jahre wiederkehrendes Materium sich heute jährt, die Hinrichtung vorläufig aufschieben. Erleuchtetes Urteil. Gratulation. Keine Ursache. Ihr heiligen Hosianna, es lebe der König. Akademische Pause. Also dann, auf Ihr Wohl. Oh, prickelnder Wein von den Kanarischen Inseln. Äußerst angemessen. Ich habe mir erlaubt, ein paar Kleinigkeiten mitzubringen. Spanische Blutwurst. Sie hätten sich nicht solche Umstände machen sollen. Guten Appetit, Ihr geistesklaren Professoren. Wer ist das? Dieser Junge von vorhin. Wie ich bereits sagte, ist die Erde rund. Ich bin gekommen, um es zu beweisen. Schaut dieses Ei genau an. Ein Ei. Danke, mein Sohn. Ich werde es später zu mir nehmen. Es ist nicht viel, aber wir wissen deine Geste zu schätzen. Ich bin aus Genua. Euer Geiz ist bekannt. Und möchte es patentieren lassen. Ein Ei? Von einer Henne. Ein Patent für ein Ei? Welche Unerfahrenheit. Welche Leichtfertigkeit. Und sie kommen auf die Welt und glauben sich die Ersten. Reichen Sie mir die Pastete. Wir verstehen uns nicht. Ich möchte nicht das Ei patentieren lassen, sondern meine Reise nach Indien. Nach Indien? Alle fahren dahin. Man braucht nur ein Kamel dazu. Aber ich fahre dahin per Schiff. Ah. Schaut das Ei an. Wenn die Erde diese Form hätte und wir wären, nehmen wir an, hier, dann wären, um auf die andere Seite zu gelangen, zwei Wege möglich, nicht nur einer. Rechts herum sicher, aber auch links herum. Also, ich will das Patent, um nach Indien zu fahren, links herum, statt rechts herum. Christopher Columbus. Paradox. Widerspruch ohne Ende. Extremist. Über das Meer der Finsternis. Segel. Und warum nicht fliegend? Mit Flügeln. Über die schrecklichen Sargassen. Segelnd über dieses Meer, das nichts als unerforscht ist. Und wisst ihr, wo ich landen werde? Nein, und es interessiert uns auch nicht. Im exotischen Catayo. Er ist verrückt. Er hält sich für Marco Polo. Andere Zeiten. Schöne Zeiten. Ich habe an den Ufern dieses Meeres eine Muschel gefunden. Da, legen Sie sie ans Ohr und lauschen Sie. Na, also, was meinen Sie? Verehrte Kollegen. Jener ist besessen. Die Musik des Satans. Belzebub, Belzebub, Waderetro, Belzebub. Junge, seien wir doch vernünftig. Das sind keine Beweise, ein Ei und eine Meermuschel. Die Beweise müssen in der Universität hic et nunc geführt werden. Sic et simpliciter, auf gut Glück oder nachträglich gelten sie nicht. Postdatum nicht validum. Eine schlichte Aporie. In der Tat ein Syntagma. Scharfsinnig, wenn auch erlauben Sie ein wenig tautologisch. Tautologisch? Geistesklare Professoren. Wer ist das? Dieser Junge von vorhin. Immer noch? Beweise für die sphärische Form der Erde findet man überall. Man braucht nur die Augen zu öffnen. Metonymisch. Apodiktisch. Diese jungen Leute. Sie war gut, die Blutwurst. Ein bisschen schwer verdaulich. Habt ihr nie gelegentlich das Meer während eines Sonnenuntergangs im Frühling beobachtet? Vielleicht vor einer Liebesnacht? Am Strand von San Piedarena. Habt ihr nie bemerkt, dass man in diesem letzten Lichtschimmer, in dem wir nur das Profil der Dinge wahrnehmen, einen Bogen am Horizont erblickt, der ins Unendliche hinabzusinken scheint? Wenn ihr mit eurem Booten die Verfolgung der sinkenden Sonne aufnehmt, wird es euch so vorkommen, als ob dieser Sonnenuntergang ewig währt, als ob ihr selbst den runden Abhang mit ihr zusammen hinabgleitet. Ihr werdet weit kommen, aber dieser Bogen wird euch immer begleiten. Vielleicht werdet ihr diesen Kreis am Horizont erreichen, wo das Meer scheinbar zu Ende ist. Aber es wird immer einen neuen Horizont geben, ebenso gebogen. So, die Theorie, die ich patentieren lassen will, besagt, dass, wenn ein Mensch den Sonnenuntergang verfolgt, er schließlich diesen Ort entdecken wird, an dem sich die Sonne schlafen legt, das exotische Catayo. Und dann, den Sonnenaufgang verfolgend, wird er den Kreis vollenden und zur Ausgangsstelle zurückkommen. Das heißt nach Hause. Das heißt nach San Piedarena, in meinem Fall. Was machen Sie denn da, Benitez? Weinen Sie? Ich bin gerührt, verehrter Herr Rektor. Aua! Danke, es ist schon vorbei. Junger Mann, du hast viel Einbildung, aber keine Ausbildung. Dies ist eine Universität, keine Kunstakademie. Oder Theaterschule. Oder Änderungsschneiderei. Hier treibt man entweder Wissenschaft oder man stirbt. Wenn es auf der unteren Seite angekommen ist, wie wird dein Schiffchen mit dem Kopf nach unten segeln können? Nach unten? Und nicht in den feurigen Schlund des Bösen stürzen. Des Bösen? Des Bösen? Belzebub, Belzebub, Vader, Retro, Belzebub. Danke, verehrte Kollegen. Unsere Schuldigkeit. Keine Ursache. Oben und unten sind relative Begriffe. Es kommt darauf an, von welcher Seite man es betrachtet. Wenn ich beispielsweise einen Kopfstand mache und ihr mit dem Kopf nach oben bleibt, werdet ihr mich mit dem Kopf nach unten sehen. Aber wenn auch ihr einen Kopfstand macht, werdet ihr mich mit dem Kopf nach oben sehen. Ach ja? Nur zu, junger Mann. Wenden wir diese deine Experimentiermethode an. Führe sie durch. Sofort. Ich sehe euch umgekehrt. Und jetzt auch Sie, verehrte Kollegen. Wir? Verehrter Herr Rektor? Nur Mut. Die Kultur erfordert Opfer. Na dann. toll! Ramirez, ich wusste nicht, dass du lange rosa Unterhosen trägst. Du hast den Hut an der Stelle der Füße. Was sehen Sie, verehrte Kollegen? Alles umgekehrt. Mir wird schlecht. Und den Jungen, wie seht ihr ihn? Mit dem Kopf nach oben. Das genügt. Junger Mann, was hat das Ganze zu bedeuten? Die Erde ist rund. Das Oben und Unten existiert nicht. Diabolische Theorie. Die Relativität. Raus aus der Universität! Man kann zugeben, dass sie abgerundet flach ist, aber in ihrer Flachheit ist sie flach. Das Oben und Unten, liebe Kollegen. Super et sub. Maßnahmen sind dringend nötig. Wir untergraben hier völlig die Grundbegriffe von Himmel und Hölle. Heilige Jungfrau auf dem Dach. Oh, da fällt der Kopf flach. Flach, flach, flach. So hat's Gott gewollt. Gott existiert nicht. Oh. Tapfer, unser kleiner Aufrührer. Er sagt, dass Gott nicht existiert. Und wir, was antworten wir ihm, wir, die wir die Wahrer der Wahrheit sind, dass er doch existiert? Was meinen Sie, Benitez? Das, was Sie gerne hören möchten, Herr Rektor. Nein, selbstverständlich existiert er nicht. Ich habe es geahnt. Aber was geht uns das an? Columbus, rede! Ich weiß es nicht. Nichts! Es ist uns piepegal. Aber einen Ungläubigen, einen Sarazener, ihn geht das was an. Und ob? Versucht nur, ihm zu sagen, dass Gott nicht existiert. Und wisst ihr, was er tun wird? Was wird er tun? Er wird sagen, dass Allah existiert und wird uns aufschlitzen. Ach nein. Die Erde ist rund? Ketzerei! Wir sollen uns auf einem Ball befinden, der durch den Kosmos rollt? Aber wieso befinden wir uns darauf? Und wozu rollt er? Und wie rollt er? Und wohin rollt er? Und mit wem rollt er? Und für wen rollt er? Warum leben wir? Ich weiß es nicht. Zerquetscht. Erledigt. Zum Schweigen gebracht. Ein großer Sieg der Dialektik. Ubi major minor cessat. Aber wenn der Mond sphärisch ist, wie kann die Erde anders sein? Siebter Band im dritten Regal. Oh, äußerst angemessen, verehrter Herr Rektor. Nein. Heiliger St. Augustin. Wirklich trefflich, verehrter Herr Rektor. Danke, geschätzter Kollege. Lies. Hier, junger Mann. Was steht hier? Spricht der weise Ptolemaios, drunten Erde, droben Himmel, Flüsse links und rechts verweisend, Sonne um die Erde kreisend. Also, wie ist die Erde, die Erde ist? Die Erde ist rund. Spricht der weise Ptolemaios, drunten Erde, droben Himmel, Flüsse links und rechts verweisend, Sonne um die Erde kreisend. Also wie ist die Erde, die Erde ist? Die Erde ist rund. Flach ist die Erde. Flach ist sie. Es ist eine Sache, Witze zu machen, mein Junge, aber eine andere ist... Ruhig, Gutierrez, nicht aufregen. Und das ertrage ich nicht, wenn man die wissenschaftliche Evidenz in diesen heiligen Hallen tadelt, wo so viele gelehrte Geister studierten. So, jetzt, wo du den Rektor geärgert hast, bist du hoffentlich zufrieden? Wir Bewahrer für die kommenden Generationen dieses, unseren schönen, holden und fruchtbaren Landes. Arriva, España! Arriva, España! Jetzt ist Schluss damit, junge Revoluzzer. Heraus mit dem Studienbuch. Hier ist es. Das habe ich mir gedacht. Zwei Prüfungen innerhalb von 4 Jahren. Du zählst zu denen, die sich an der Universität einschreiben, um den Wehrdienst aufzuschieben. In der Tat ist der Junge ein bisschen unreif. Schlampig gekleidet. Opfer der Langhaarmode. War zu erwarten. Stellen Sie sich noch einmal vor. Ich bin eben ein arbeitender Student. Aber ja, eine gute Note verweigern wir doch keinem, nicht wahr, liebe Kollegen? Für das, was ein Doktorat heutzutage überhaupt noch wert ist. Man sollte bloß vernünftigere Dinge sagen. Die wissenschaftliche Evidenz zugeben. Also, wie ist die Erde? In ihrem akademischen Überschwang waren die drei Gelehrten auf ihre Richterstühle gestiegen und standen darauf. Der zukünftige Entdecker der neuen Welt stand unten und bewunderte das Schauspiel, das ihm diese berühmten Gelehrten boten. Im Grunde fand er sie nett. Wenn man jung ist, geht das schnell. Und er dachte, dass sie wahrscheinlich nicht einmal selber im Ernst das glaubten, was sie von ihm hören wollten. Deshalb stieg auch er auf einen Richterstuhl, schnitt eine Gelehrtengrimasse und antwortete in einem Besserwisserton und wie er es schlimmer nicht hätte machen können. Sie ist rund! Das war das letzte Mal, dass er den Fuß in die Universität setzte. Raus! Ich warte nun schon 5 Jahre darauf, vom König empfangen zu werden. Ich habe satt, ich habe Halskettchen verkauft, ein Kind gezeugt, im Supermarkt geklaut, ich habe in einer Kommune gelebt, ich habe alles Mögliche ausprobiert, um mich zu verwirklichen. Aber von einer Reise in den Orient keine Spur. Jetzt ist der Wendepunkt gekommen, selbst wenn Kompromisse nötig sein sollten. Pater Alvarez, mein Religionslehrer in der Hochschule. Man sagt, dass er ein hohes Tier geworden ist. So viele Beichtstühle. Welcher wird der richtige sein? Probieren wir es erst mal mit denen da hinten. Pater Alvarez. Nein, diesem nicht. Pater Alvarez. Nein, diesem auch nicht. Wetten, dass er in diesem großen Brokatstrotzen da ist. Gelobt sei Jesus Christus. Pater Alvarez, Sie haben aber Karriere gemacht. Erinnern Sie sich an mich, Kolumbus, dritte G. Es war an der Zeit, dass du bereust. Sag mir deine Sünden, mein Sohn. Ich habe keine Karavellen, um in das unberührte und wilde Indien zu gelangen. Das ist keine Sünde. Aber ich will dahin, auf dem Weg über Westen. Ach, und wie oft? Alle Tage. Ach, und warum? Warum? Weil die Erde rund ist. Was für eine Ungeheuerlichkeit, mein Sohn. Sie werden es durch dieses Gitter vielleicht nicht so gut sehen, aber ich habe ein Ei mitgebracht, um Ihnen zu beweisen. Willst du wirklich hin? Ja, Vater. Also, dann mehr Sinn für die Wirklichkeit, mein Sohn. Sag, dass sie flach ist und dass du nur dorthin fährst, zum Ruhme Gottes und der spanischen Krone. Das Ei kannst aufessen. So roh mag ich's nicht. In Indien wäre das ganz was anderes. Dort gibt es jede Menge Pfeffer, jede Menge Gewürze. Wirklich, mein Sohn? Wussten Sie das nicht? Und auch jede Menge Bananen. Und was noch? Jede Menge Gold. Und was noch? Jede Menge Silber. Und was noch? Jede Menge Wilde. Jede Menge Wilde. Die müsste man bekehren. Aber das kann ich nicht. Dafür bin ich da. Und außerdem, wieso muss man sie bekehren? Wenn wir sie nicht bekehren, werden sie von den Portugiesen bekehrt, mein Sohn. Hören Sie, ich will nach Indien fahren. Von diesen Dingen verstehe ich nichts. Aber davon verstehe ich was. 3 Vaterunser, ein Ave Maria. Und warte. Gerade ist ein alter Schulkamerad von mir am anderen Beichtstuhlfenster. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Sag mir deine Sünden, mein Sohn. Wer hat überhaupt noch Zeit zum sündigen Vater? Die Arbeit, mein lieber Gutierrez. Und patentiere heute, patentiere morgen. Man ist pausenlos am Patentieren in Salamanca. Das Leben ist eine Aufgabe. Wir haben immer bereit zu sein. Übrigens, ich habe einen jungen Freund, der ein Patent braucht, um nach Indien zu fahren. Alle wollen dahin. Es ist eine Manie. Er scheint aber dahin zu wollen, zum Ruhme Gottes und der spanischen Krone. Verstehst du mich recht? Man muss der Jugend helfen, ihren Weg zu finden. Er hat ein paar Ideen, die sich als einträglich erweisen könnten. Er will über Westen segeln. Ein Patent für das Meer der Finsternis? Belzebub. Hm. Oh, gelobt sei Jesus Christus. Nur weil Sie es sind, Vater. Aber es ist eigentlich gegen die Vorschriften. Danke, mein Sohn. Du bist von jeder Sünde losgesprochen. Drei Vaterunser und ein Ave Maria. Und warte. Zufällig habe ich diesen Jungen am anderen Beichtstuhlfenster. Mein Sohn? Ja, Pater Alvarez? Geh auf die andere Seite. Aber da ist besetzt, Vater. Eben deshalb, mein Sohn. Sinn für die Wirklichkeit. Drei Vaterunser in Ave Maria. Und mach dich ran. Haben Sie was dagegen, wenn ich auch niederknie? Verzeihung. Oh, Sie auch bei Pater Alvarez? Er ist der beste Beichtvater der ganzen Stadt. Erlauben Sie, Luis Ortega Mancho de Mende Bilgutierrez, Direktor des Patentamtes der Staatlichen Universität. Oh, wir haben uns doch schon vor 5 Jahren kennengelernt. Mögen Sie ein rohes Ei? Ein Ei? Ach ja, ich erinnere mich. Er wollte es patentieren lassen. Ein junger Mann, lebhaft, überschwänglich, so wie wir es gern sehen. Pater Alvarez hat mir ihren Fall ans Herz gelegt. Oh, ist es schon ein Fall? Eine Gefälligkeit kann man einem solch heiligen Mann nicht abschlagen. Und gibt es Möglichkeiten? Man bräuchte ein Pergament für 60 Gebühreneinheiten. Zufällig habe ich eins für 90 dabei. Ich gebe Ihnen eins für 30 zurück. Wofür noch gleich? Meer der Finsternis. Tragen Sie es selbst ein. Mare Tenebrosum. Für das Stempeln wäre noch 30 Gebühreneinheiten zu entrichten. Ich gebe Ihnen Ihr Pergament zurück. So, hier ist das Patent. Jetzt fehlt noch das Siegel der Königin für die Karavellen und das des Königs für den Reisepass. Gute Reise. Der König und die Königin. Und was soll ich jetzt machen? Ah, Pater Alvarez. Sag mir deine Sünde, mein Sohn. Ich habe das Pergament von diesem Herrn, aber er hat mir gesagt, dass man was braucht, was der König drauf macht. Und was die Königin drauf macht. Wir fangen wieder von vorne an. Hab Vertrauen, mein Sohn. Zufällig ist jetzt die Stunde, in der Ihre Majestät beichten kommt. Ihre Majestät? Drei Vater unser in Ave Maria. Und warte. Sag mir deine Sünden, Isabellchen. Ich ärgere mich so, Pater Alvarez. Ich habe schon wieder einen Krieg verloren. Nur Mut, meine Tochter. Über kurz oder lang wirst du auch einmal gewinnen. Und was noch? Ich habe mich schon wieder mit König Ferdinand gezankt. Ja, und was noch? Als Königin fühlt man sich so einsam. Und deswegen... Verstehen Sie mich? Sehr schmutzig? Sehr. Sehr schmutzig. Oh, du verdienst eine spezielle Buße. Oh ja. Da wäre ein junger Freund von mir aus Genua, der einen bizarren Einfall hat. Wissen Sie, die heutige Jugend liebt Abenteuer. Ah. Genua, ein Seehafen. Oh. Er, ein Seemann, groß, schlank. Oh, Italiener und männlich. Sie wissen sehr gut. Wenn es sich um Seeleute handelt, sage ich nie nein. Er bräuchte ein paar Karavellen. Aber auch drei, warum nicht? Schicken Sie ihn mir heute Nacht in den Palast. Buße dafür muss jetzt gleich getan werden. Drei Vater unser in Ave Maria. Und warte. Kolumbus. Endlich, Pater Alvarez. Neuigkeiten? Schau auf der anderen Seite nach. Oh. Ah. Verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe. Ich spreche nicht gut Spanisch. Usted. Ihr Königin Isabella? Ich wette, dass Sie mich von den Briefmarken hier kennen. Oh, Sie sprechen ja meine Sprache. Ich habe Sie beim Büßen gelernt. Ich kann alle Sprachen der Liebe. Sehr erfreut, Christopher Columbus. Schauen Sie, was ich Ihnen mitgebracht habe. Ein Ei? Wie extravagant, wie intimo. Ich möchte Ihnen seine Bedeutung erklären. Sag nichts. Ich verstehe. Kraft, wenn die Liebe entbrennt. Nichts Besseres als ein Ei für euch, Italiener. Ich bräuchte Ihr Siegel auf diesem Pergament. Da ich nach Indien fahren will, das so unberührt und wild ist... Wie brutal, wie leidenschaftlich. Machen wir sofort dieses Siegel. Aber es ziemt sich nicht, wissen Sie, für eine Königin es mitten in einer Kirche zu machen. Ich werde mit Pater Alvarez sprechen. Ich werde ihn bitten, seinen Beichtstuhl benutzen zu dürfen. Warte ein Augenblickchen, mein feuriger Seemann. Geh auf deine Seite zurück. Ich werde dich rufen. Pater Alvarez? Sag mir deine Sünden, Tochter. Könnten Sie mir Ihren Beichtstuhl leihen? Wissen Sie, im Knien kann ich mit dem italienischen Seemann nicht gut siegeln. Es wird besser sein, das Licht auszuschalten, dass die rechte Hand nicht wisse, was die linke tut. Wie aufregend. Ich gehe zum Abendgebet in den Kreuzgang. Ich werde für dich beten, meine Tochter. Danke, querido Confessor. Drei Vater unser in Ave Maria. Dann geh in den Beichtstuhl. Columbus. Ja, Pater Alvarez. Gehe zum Abendgebet in den Kreuzgang. Und die Karavellen? Das geht in Ordnung. Gib mir das Pergament. Es fehlen nur noch einige Formalitäten. Columbus ging in den Kreuzgang und wartete darauf, dass der Beichtvater des Hofes die Formalitäten erledigen würde, um das Siegel der Königin zu erhalten. Es dauerte so lange, dass die Zeit nicht nur für die Gebete dieses Abends reichte, sondern schon für sämtliche Abende seiner abenteuerlichen Reise im Voraus. Es war in diesem Kreuzgang noch ein Herr von sehr vornehmer Erscheinung. Er wirkte ein wenig angespannt. Auch er war dabei, viele Abendgebete zu sprechen. Sie auch? Die Gebete? Ich warte auf meine Frau, die gerade bei Pater Alvarez beichtet. Hat Ihnen nie jemand gesagt, dass Sie einen aragonischen Akzent haben? Komisch, ich habe den Eindruck, dass ich Sie schon mal gesehen habe. Ich wette, dass Sie mich von den Münzen hier kennen. Ach, Sie sind der König. Sehr erfreut, Ferdinand von Aragonien. Sehr erfreut, Christopher Columbus. Seit 5 Jahren trage ich für Sie dieses rohe Ei in der Tasche. No, gracias. Ich darf nicht. Ich habe Magenkneifen, wenn ich auf Isabelita warte. Dann denken Sie daran, dass ich seit 5 Jahren darauf warte, von Ihnen empfangen zu werden. Dabei bräuchte ich nur einen ganz gewöhnlichen Reisepass, um nach Indien zu fahren. In Indien? Unmöglich. Wissen Sie nicht, junger Mann, dass man, um nach Indien zu fahren, durch die Imperien Allahs oder an den afrikanischen Küsten des Königs von Portugal entlangfährt? Und dass wir mit beiden Krieg führen? Aber ich habe einen anderen Weg gefunden, um dahin zu gelangen. Wie das? Ja, indem ich westlich herumfahre, anstatt östlich. Buscar el levante por el ponente. Sehr interessant. Und wie das? Weil die Erde... Ich meine, weil ich dahin will, zum Ruhme Gottes und der spanischen Krone. Muy bien, sehr gut. Du hast Mut. Wenn wir die Musulmanen und die Portugiesen aufs Kreuz legen, schenke ich dir die Eier von ganz Spanien. Reißen wir uns heimlich die Gewürze und den Pfeffer unter den Nagel. Ja, eigentlich wollte ich den Pfeffer haben. Ach ja, 100.000 Maravedis für den Reisepass. 100.000? Es tut mir leid, Majestät, ich habe mein ganzes Geld für das Patent entrichten müssen. Dann wirst du mir stattdessen den ganzen Pfeffer überlassen. Sagen wir 1/5, Majestät. Sagen wir 4/5? 1/5 und nicht mehr. 3,5/5? 1,5 höchstens. 3/5? Nicht mehr als 2. Die Hälfte. Und Dazu gebe ich dir Reisepässe für die ganze Mannschaft. 1000 Reisepässe. 1000 Reisepässe, du spinnst. 50. 500. 100. 250. 125. Das letzte Angebot, junger Untertan aus Genua. 125, aber jung und stark. Junge Männer? Sehr gut. Mit all den jugendlichen Arbeitslosen und Revolutionen, die wir haben. Es genügte, eine Bekanntmachung anzuschlagen und einige Razzien zu machen. An den Mauern der Universität waren bald Slogans zu sehen, die Indien verherrlichten. Um Kolumbus herum bildete sich eine begeisterte Jugendbewegung, die von einer neuen Welt träumte. Die Tatsache, dass sie durch die Idee vereinigt waren, den verheißungsvollen exotischen Ort links herum statt rechts herum zu erreichen, erregte sofort Aufsehen und Empörung unter den anständigen Leuten. Aber ohne sich um Gerüchte zu kümmern, besetzten diese Tapferen drei leerstehende Karavellen und segelten aus dem Hafen von Palos ihrem Schicksal entgegen. Die gewöhnlichen Leute waren schockiert, als sie erfuhren, dass jemand es wagte, das Meer der Finsternis herauszufordern. Jetzt verletzte man das allgemeine Anstandsgefühl. Die wirklich wichtigen Leute dagegen verstanden zu schweigen und zuzuschauen. Dort, wo nie jemand es gewagt hatte, sein Schiff hinzulenken, segelten nun erstmalig die Nina, die Pinta und die Santa Maria. Ein unberührter und wilder Ozean offenbarte ihnen seine Geheimnisse. Jetzt waren Kolumbus und die Seinen wirklich allein. Allein wie alle wahren Helden, ermutigt von dem stolzen Bewusstsein ihrer historischen Aufgabe. 32 Tage auf See. Und ich habe nur Bohnen gegessen. Gott sei Dank sind wir auf hoher See. Der Koch hat gesagt, dass die auch bald zu Ende sind. Und es geht kein Lüftchen. Ausguck! Was Neues am Horizont? Wasser! Nach Indien zu fahren, hier herum. Mit all den Kamelen, die da herumgehen. Ihr lebt so eine Flaute. Ich wäre besser im Zuchthaus geblieben. Mit Vasco da Gama hat's viel mehr Spaß gemacht. Müssen wir denn unbedingt nach Indien? Wir kehren doch zurück zu den Quellen des Rhythmus, nicht? Kehren wir lieber wieder heim, kommt. Ja. Und wer schnappt sich dann den Pfeffer und die Gewürze? Der Magellan? Also warten wir, dass der Wind zurückkommt. Aber stellen wir wieder zur Debatte, wer der Führer ist. Genau, besprechen wir es. Hier gibt es den Persönlichkeitskult. So ist das nämlich. Oh, Schluss mit der Debatte. Ich habe die Versammlungen satt, mir reicht. Er hat recht, der Milchbart. Schlagen wir alles kaputt. Ja, ja, ihr jammert immer nur, aber tut nichts. Ich bin ein Einzelkind. Und ich muss mir mit dem Gewürzengeld eine Gitarre anschaffen, ey. Aber wenn wir dort sind, was sollen wir in diesem Indien? Ja, die Yogakurse, nicht? Wir werden uns wieder unseres Körpers bewusst. Es scheint, dass die Inderinnen Tag und Nacht am Strand nackt Bauchtanz machen. Nein! Der Admiral meint, dass sie ziemlich exotische Lieder singen. Ich will sie alle lernen. Und dann fahre ich nach Palos und singe sie in der Fußgängerzone. Singen wir doch was, damit es nicht so langweilig ist. Du manderemo als io curato, sele peccato, sele peccato. Nein, Schluss, das nicht. Das haben wir schon 100 Mal gesungen. Und dann? Im Frühtau zu Berg. Um Gottes Willen, wenn schon dann das Wandern ist des Müllers Lust. Sag mal, spinnst du, Meereskollege? Ich schlage vor, ich armes welches Teufeli. Mir gefallen die von den Bergen nicht. Ich singe nicht mit, wenn ihr den Teufeli bringt. Warum? Weil ich auf Rockmusik stehe. Da müssen wir denn unbedingt singen? Es ist Vorschrift. Langweilige Vorschrift. Plus, berufen wir eine Versammlung ein. Noch eine? Alle auf die Brücke der Santa Maria! Alle auf die Brücke der Admiral Santa Maria! Admiral Christopher Columbus. Sag mir, erster Offizier. Die Besatzungs- und Schiffsjungengewerkschaft setzt den folgenden Antrag auf die Tagesordnung. Neuorganisation der Freizeit, ausgenommen Prügeleien und Würfeln. Das uns schon zum Halse heraushängt. Sonst schlagen wir alles kaputt. Ich schlage Kartenspielen vor. Wir spielen schon 3 Tage lang Karten. Sollen wir Versteck spielen? Ja, ihr habt recht, es fehlen die Voraussetzungen. Das Spiel für historische Persönlichkeiten. Puff, Puff, Eisenbahn. Oder das Spiel Land in Sicht. Was ist das für ein Spiel? Wer Land in Sicht schreit und es ist kein Land da, scheidet aus. Das gefällt uns nicht. Nee, langweilig. Schlagen wir alles kaputt. Oder tun wir so, als ob die Königin demjenigen, der als erster Indien sichten wird, 3000 Maravedis versprochen hätte. 3000 Maravedis? 3000? Das Spiel gefällt mir schon eher. 300.000. Du willst 300.000 Maravedis, um dich am Horizont zu erfreuen? Sind wir denn wahnsinnig? Wenn der wahnsinnig genannt wird, der seine Rechte vertritt, dann ja. Wir sind wahnsinnig. Wahnsinnig! Admiral? Ja? Diese Karavelle ist besetzt. Ich bitte Sie auszusteigen. Wir wollen Geld sehen, sonst muss er zu Fuß gehen. Abenteuergefährten! Ist das eine Erpressung? Ja. Eine richtige Erpressung? Ja, ja. Also gut. Wer als erster Land sichtet, gewinnt... Nein, 300.000 Maravedis habe ich nicht. Sagen wir, den ganzen Pfeffer und die ganzen Gewürze. Hurra! Es ist wie eine Erpressung! Alle hierher, es gibt ein Spiel. Was für ein Spiel? Wer Land sagt, scheidet aus. Ausgeschieden. Einer weniger. Aber nein, ich wollte sagen... Du hast Land gesagt. Ausgeschieden. Ich habe Land gesagt, aber ich wollte sagen, dass er... Oh. Du bist ausgeschieden, du hast Land gesagt. Ausgeschieden, du hast Land gesagt. Ausgeschieden, du hast Land gesagt. Ausgeschieden, du hast Land gesagt. Ruhe, fangen wir nicht gleich zu streiten an. Dieses Mal seid ihr noch nicht ausgeschieden, aber von jetzt an, wer Land sagt und das Land ist nicht da, der scheidet aus. Ausgeschieden! Wieso? Na, Sie haben Land gesagt, Admiral. Ausgeschieden! Wieso? Na, du hast Land gesagt. Ausgeschieden, ausgeschieden, ausgeschieden, alle drei. Wieso? Na, weil Sie Land gesagt haben. Ausgeschieden! Nicht doch, ich habe Land gesagt, weil er mich wieso gefragt hat. Du bist ausgeschieden, du hast Land gesagt. Du ausgeschieden, du hast Land gesagt. Ausgeschieden, du hast Land gesagt. Ausgeschieden! Ausgeschieden! Schluss jetzt! Schluss jetzt, fangen wir noch einmal von vorn an. Aber wer von nun an... Ja? Uns gefällt dieses Spiel nicht. Dann spielen wir etwas anderes. Rätselraten. Oh ja. Also, was ist flach und rund ums Meer? Das Land. Bravo, Gonzales. Ausgeschieden. Verdammt. Einer weniger. Uns gefällt dieses Spiel nicht. Und wieso? Rätselraten ist eine Freizeitbeschäftigung der Bourgeoisie. Du hast recht. Spielen wir etwas anderes. Ramon. Rosendorn. Ah, Reime finden toll. Rosendorne. Gern beiß ich ins Pfefferkorn. Langkornreis. Langkornreis? Inderinnen mögen's heiß. Schlüsselrand. Schlüsselrand. Ja. Ich hol mir den Sonnenbrand. Weinregal. Weinregal. Indien ist mir schnurzegal. Muselmann. Muselmann. Wir kommen an vor Magellan. So vergingen Tage und Nächte voll intensiver und volkstümlicher Schaffenskraft. Das Spiel war so aufregend, dass alle den Hunger und das Fehlen des Windes vergaßen. Kolumbus war es gelungen, die Aufmerksamkeit seiner Gefährten vom eigentlichen Problem abzulenken, um zu verhindern, dass jemand sich die berühmte, gefürchtete Frage stellte, was tun? Leider war er aber bei diesen Spielen selbst der Geschickteste und mit seiner überragenden Fantasie war er bald dabei, so ziemlich die ganze Mannschaft ausscheiden zu lassen. Es ist überflüssig, sich die Frage zu stellen, ob er dazu von der Gier nach Pfeffer oder durch eine überragende Begabung bewogen wurde. Wenn man Held ist, ist man Held. Aber eine überragende Fantasie ist nicht immer von Vorteil. Der Wind schien nämlich nicht wieder aufkommen zu wollen. Reichtum winkt in Indienland. Ausgeschieden. Verdammt. Noch einer weniger. Wie geschickt ihr seid, Kapitän. In der Endausscheidung sind nur noch Camacho und diese zwei. Den legen Sie aber nicht aufs Kreuz. Mir gefällt Reime finden nicht. Und wieso? Weil ich unbegabt bin. Oh, oh, Schluss jetzt. Mannschaft! Nein, nein, nein, Kinder, man spielt nicht mit diesem Zeug. Hilfe! Hilfe! Meuterei! Hilfe! Vorwärts, meine Tapferen! Alles und sofort! Ja. Hinter mir das Schiff! Schlagen wir alles kaputt! Hilfe! Lauf nur, Kolumbus, die Karavelle ist ja klein! Und wir haben viel Zeit! Fangt mir Ramon! Da ist er, das Täubchen! Hinter einem Fass versteckt! Deine letzte Stunde hat geschlagen, du verräterischer Krieger! Es lebe die proletarische Selbstjustiz! Nimm das! Hilfe! Kommen Sie her, Admiral! Für Sie haben wir auch ein kleines Präsent! Ja. Schauen Sie, welch ein Ende das Früchtchen nimmt! Finger weg! Ich bin gegen jegliche Form von Gewalt. Halt's Maul. Ich bin gegen jegliche Form von Gewalt, aber ich werde euch am höchsten Mast dieser Karavelle hängen lassen. Kapitän! Halt's Maul! Kapitän. Zufällig habe ich ein sehr gutes Verhältnis zur Königin. Kapitän. Ramon! Kapitän! Du stirbst! Ramon! Kapitän! Ramon! Ich habe euch geliebt! Ins Wasser mit dir! Es ist doch kein Film! Mustafa! Mörder! Ihr habt die Leuchte der Marine von Palos im Meer der Finsternis ausgelöscht. Jetzt kriegst du deine Reimereien von uns. Pinzon! In der Versammlung habe ich immer für dich gestimmt. Ach, bindet ihn am Großmast fest. Camacho! Du wirst das doch nicht ernst meinen. Die Zeit der Unterdrückung ist vorbei. Ja. Nein, nein, Camacho. Lass diesen Dolch fallen. Du weißt, dass ich kein Blut sehen kann. Sag dein letztes Gebet, du, mit deinem guten Verhältnis. Vorsicht! Nicht zu nah. Die Spitze ist scharf. Verhältnisse und Verräterei. Wenn du die Königin damit meinst, könnte ich noch immer Selbstkritik üben. Ha, ha, halt, Camacho. Jetzt noch nicht. Um Mitternacht. Das stimmt. Dann macht's mehr Spaß. Gute Idee. Wenn der Mond hoch am Himmel steht. Bis dahin alle in die Kombüse. Der Admiral lädt ein. Auf dein Wohltag. In die Kombüse. Holen wir uns noch mal ab. Genieße deinen letzten Sonnenuntergang, Kapitän AD. Hilfe! Hilfe! Hilft denn niemand dem Admiral? Ich schenke ihm die Nina und die Santa Maria. Mir gefällt die Pinta. Witzbold. Hilfe! Hilfe! Niemand, nur diese verdammte Drecksbrühe voll Fische und teuflischen Seetang. Ha, ist das kalt. Die Sonne geht unter und ich kann sie nicht verfolgen, weil ich festgebunden bin. Alles wegen dieser Manie, Kreativitätsspiele zu erfinden und sie gewinnen zu wollen. Gruppendynamik ist etwas so Schwieriges. Man schaut sich das an, sie haben mich wie eine Salami verschnürt. Und ich kann nicht meine Mission erfüllen. Ist doch wirklich wahr. Jetzt wird schon das Personal politisch. Hilfe! Wenn wenigstens ein einziger Schiffsbrüchiger vorbeikäme. Da irgendjemand soll mich retten. Im Film passiert das ja in solchen Fällen immer. Ja, im Film ist es auch nicht so kalt und es gibt immer ein bisschen Licht. Hier wird es immer dunkler. Und außerdem der einzige Freund, den ich hatte, der ihnen durch die Maschen geschlüpft wäre, um mich zu befreien, den haben sie mir umgebracht. Na, und wie geht die Geschichte jetzt weiter? Oh, Ramon, Ramon! Ramon, du Verfasser dieser verkorksten Geschichte, willst du nicht einen anderen Einfall schreiben? Willst du dich nicht entscheiden, was weiß ich, jemanden kommen zu lassen? Na, also wirklich, merkst du nicht, dass ich nicht mehr weiter weiß? Hilfe! Schöner Einfall. Hilfe! Radiozuhörer, tut wenigstens ihr etwas, bewegt euch aus dem Sessel. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen schaltet ihr alle zusammen das Radio aus und ich werde verschwinden. Eins, zwei und drei. Eins, zwei, drei und ich bin noch hier. Verdammt. Verdammter Ozean. Verdammte Manie, die Welt ändern zu wollen. Aber wie kam ich bloß dazu? Konnte ich nicht in St. Piadarena bleiben und die Sampdoria genießen? Ich kann nicht segeln. Na, wenn schon. Probiert ihr das mal mitten auf dem Ozean. Muss unbedingt ich Indien entdecken? Immer wir jungen Leute, ja? Hilfe! Hilfe! Hilfe! Was ist los? Wir sind aufgelaufen. Aufgelaufen? Land. Land. Verdammt. Land. Wir haben das alle zusammen gesagt. Hört doch mal. Wir sind zu den Quellen des Rhythmus gelangt. Ja. Hochstanz. Indien, Indien. Wir sind in Indien angekommen. Unglaublich, nach Indien. Lieber Admiral. Kolumbus, Kolumbus, Kolumbus, Kolumbus, Kolumbus. Nicht der Autor, sondern die unbarmherzigen Gesetze der Geographie hatten eingegriffen, um den Admiral zu retten. Die Erde ist zwar tatsächlich rund, aber in seiner revolutionären Theorie hatte der junge Seefahrer bei der Berechnung ihres Umfanges völlig daneben gehauen und war nicht einmal halbwegs bei dem exotischen und abgelegenen Indien, von dem er träumte. Zu seinem Glück versperrte ein ganzer Kontinent seinen Seeweg. Sonst mit diesen Karavellen und dem wenigen übrig gebliebenen Proviant wäre die Sache sehr schlecht ausgegangen. Das Glück ist mit dem Tapferen. In diesem Fall war es allerdings trügerisch. Er glaubte, Indien erreicht und seinen Traum verwirklicht zu haben. Trotzdem war er in diesen Tagen, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, wirklich glücklich. Unsere Geschichte ist hier zu Ende. Besser ist, man bricht sie mitfühlend im freudvollen Augenblick der Entdeckung ab. Das Weitere ist jedem bekannt. Vom Pfeffer und den Gewürzen bekamen sie wenig ab. Es kam Pater Alvarez, es kamen die drei Gelehrten der Universität. Es kamen die Marine, die Armee, die Luftwaffe, frag nicht weshalb, bei bedeutenden Ereignissen sind immer alle zur Stelle. Es kamen Gerichtsvollzieher, Sheriffs, Abenteurer, Planierraupen. Das Häuflein versprengter Seefahrer wurde auf die Seite gedrängt. Und ein Hofkartograf, ein gewisser Amerigo, sicherte sich die Ehre, dem Kontinent seinen Namen zu geben. Einer, der mit dem 100. Schiff dahin kam und nicht einmal selber fuhr. Die Tempel wurden zerstört, die Dörfer ausgeplündert. Im Nu wurden Jahrtausende alte Kulturen dem Erdboden gleichgemacht. Königin Isabella war wieder fröhlich, weil sie mit all dem Gold viele Kriege finanzieren konnte. König Ferdinand, weil seine Kollegen vor Neid platzten. Man nannte das die Entdeckung Amerikas. Aber für die wirklich amerikanischen Einwohner war es eher die schmerzliche Entdeckung Europas und seiner verständnislosen Menschen, die sie erst Indianer nannten, sie dann ausrotteten, sie dann durch Afrikaner ersetzten, die deportiert wurden, um sie totzuschinden. Wegen dieser Entdeckung war für viele Menschen das Zeitalter des Glücks für immer zu Ende. Gewiss war das nicht die exotische und abgelegene Welt, von der Kolumbus geträumt hatte. Lange Zeit suchte er noch die Meeresstraße, die ihm erlaubt hätte, Indien zu erreichen. Er fand sie nie. Nur ein Mensch wie er hätte Amerika entdecken, aber gerade ein Mensch wie er hätte dort nicht leben können. Die Geschichte nimmt nie Rücksicht auf die Träume der Menschen. Aber doch wird sie nur von Menschen gemacht, die Träume haben.